mich fragt, ein Gebet, das ich verstehe. Schweres Licht wie von Nacht, als ein Flügelschlag verweht, dieser Kuss von einer Fee. Keine Hand, um die ich bat, und kein Lächeln, das ich kenn. Jeder Schwur klingt wie Verrat, Zukunft ist ein schmaler Grat, meine Welt ist leer seitdem. Und nur du, nur du, nur du, nur du, nur du, nur du, nur du, nur du, nur du, nur du, nur du träumst vor dich her, wenn der Strom mich mit dir zieht. Gebet, das ich verstehe. Schweres Licht wie Zahnachar, als ein Flügelschlag verweht, dieser Kuss von einer Fee. Keine Hand, um die ich bat, und kein Lächeln, das ich kenn. Jeder Schwur klingt wie ein schmaler Grat, meine Welt ist leer seitdem. Meine Welt ist leer seitdem. Meine Welt ist leer seitdem. Meine Welt ist leer seitdem.